Unwandelbar wie diese Exerzitien selbst, muss dieser fanatische Hass aller Jahrhunderte durch alle Leichenhallen Loyolas züngeln und oft noch erhält der Novize Proben hiervon. Als Scholastiker liest er die hassdurchglühten Werke von 3 Jahrhunderten bis hinein in die Jetztzeit, in der das Institut Juris Ecclesiae Publici in Rom heute die Todesstrafe für die Ketzer fordert. Ist das nicht alles selbstverständlich für den krank gewordenen Novizen? Wie kann man als Krieger Christi, der für seine Fahne ununterbrochen kämpft, das schauerliche Kriegsheer des Teufels schonen wollen? Der Novize ist also völlig an den fanatischen Hass als an eine Selbstverständlichkeit gewöhnt. Aber eines kann er zunächst noch nicht begreifen. Wie ruhig, wie akzentfrei, wie süß lächelnd die Patres immer sein können, obwohl dieser Hass in ihnen loht. Der Jüngling sucht vergeblich, ob sich dieses fanatische Feuer nicht wenigstens im Aufflammen des Auges äußert. Wer lehrte diese Jünger Loyolas solche Kunst, ihr Gefühlsleben unter der gleichförmigen, sanft lächelnden Maske verbergen? Er ahnt nicht, wie rasch er gerade diese Kunst, die Verstellung durch sinnreiche Ordenspflichten, erlernen wird. Seine eigene Umwandlung zum Leichnam hat 13 Jahre Zeit. Übereilung ist also nicht nötig. Ganz unmerklich und langsam kann nun das Absterben des Kranken erreicht werden. So erschreckend und ungewohnt erregend dem Knaben die 30 Tage Exerzitien waren, so einfach, ja selbstverständlich erscheinen ihm zunächst die Androhungen, die ihm der Alltag nun bringt, wenn er aus der Abgeschlossenheit zu den anderen Novizen zurückkehrt. Alle Regeln und Einzelforderungen scheinen auf den ersten Blick denen anderer Erziehungsanstalten ähnlich und fast sinnvoll. Ist nicht zum Beispiel eine strenge Zeiteinteilung notwendig, ja sogar heilsam? Aber warum der so unendlich häufige Wechsel der Arbeiten? Warum muss er 10 Minuten am Küchenherd, eine Viertelstunde im Garten und dann wieder beim Schreiner kaum länger Arbeit tun und immer wieder mit anderen arbeitenden Novizen ausgetauscht werden? Seine stete Aufsicht, sein Schutzengel, sagt ihm, man bekommt eine größere Gewandtheit, Vielseitigkeit und Beweglichkeit. Es gilt, einen göttlichen Willen zu töten, sage ich, einen Willen, der alle köstlichen Werke der Kultur schuf, nämlich den göttlichen Willen, in Erscheinung zu treten im Werk, mit seiner heiligen Freude an der Leistung. Dies könnte dem Orden zur Gefahr werden, der Leichnam soll sich gar nicht am Werk, sondern nur an der Befehlserfüllung freuen. Er soll nur Teilarbeit verrichten, soll der Arbeit noch stumpfer und gleichgültiger gegenüberstehen als der Fabrikarbeiter eines Bolschewikenstaates. Es überrascht den Novizen nicht und ist ihm auch ebenso bekömmlich wie anderen Knaben, dass er straff arbeiten und früh aufstehen muss. Da er ja ein Heiliger werden soll, so sind ihm die Andachten und Gebetsübungen auch nicht verwunderlich. Aber ein anderes lässt nun unerklärliche Forderungen immer häufiger an ihn herantreten. Sein Leid darüber ist umso größer und tiefer, je edler seine Seele ist und je länger es deshalb dauert, bis sein Stolz, seine ehrliche Offenheit und seine kameradschaftliche Treue vernichtet sind. Er merkt selbst sehr bald, dass die Patres ihm und den übrigen Novizen nicht trauen. Und viel später wird er überdies gewahr, dass sie, so hoch sie auch im Orden gestiegen sein mögen, einander misstrauen. Seltsam dünkt ihm das. Zwar ist er schon krank gemacht, doch lebt er noch zu sehr und deshalb erfüllt ihn das durch die Ordensräume schleichende Gespenst, das Misstrauen, mit Grauen. Es tritt ihm nicht nackt entgegen, nein, es ist in den Mantel liebreicher Beweggründe und honigsüßer Worte gehüllt, Worte, mit denen er in den Tagen der Kindheit wärmstes Vertrauen verband. Seltsam, weshalb denn dieses Misstrauen gegen alle die, die sich dem Orden geweiht haben und weihen wollen, warum soll man diesen Heiligen nicht voll vertrauen können? Dies lauernde Gespenst mit den grünlichen Augen gehört nicht zu den Halluzinationen der Exerzitien und dennoch hockt es in allen Ecken und Gängen bis hinein in die Kapelle. Was will es? Das geheime Dressurziel, das sichere Töten des Gottes in der Seele der Ordensbrüder, damit sie nie in ihrem Leben die Gotteslästerung, das große Verbrechen des Ordens erkennen können, hat dieses Gespenst in die Hallen Loyolas gesetzt. Der Novize erschrickt, umso unheimlicher scheint ihm dieses Misstrauen, je edler er ist, je stärker und stolzer seine Persönlichkeit werden wollte. Der heilige Kern seiner Seele ist der Gottesstolz, jenes Erleben, das mit den Worten ernste Verantwortung und Menschenwürde am besten umschrieben wird. Er war bisher das Rückgrat seiner Seele, das ihn nicht nur körperlich, nein auch geistig unter den Lebewesen dieser Erde aufrecht gehen ließ. Diesen köstlichen Kern, der bestimmt ist, in der Menschenseele Vollkommenheit zu schaffen, wie sollte ihn die Leichenhalle Loyolas dulden können? Er muss zertreten werden, und zwar von Anbeginn an, damit er auch ganz gewiss nach 13 Jahren nicht nur scheintot ist und an seine Stelle das Verwesungszeichen, jener unendlich widerwärtige Dünkel der Auserwähltheit, in den Mantel der Demut gehüllt treten kann. Vor der Aufnahme hatte der Novize das Misstrauen seiner Vorgesetzten in ihn stets als unerträgliche Demütigung seines Stolzes, ja als Schande erlebt. Sich das volle Vertrauen der Eltern und Lehrer erworben zu haben, war seine stolze Freude und die Luft, in der er allein atmen konnte. Nie ein Unrecht zu begehen, wenn er unbeobachtet seine Pflicht erfüllen sollte, war ihm Selbstverständlichkeit geworden. Nun aber wird tagtäglich sein Stolz gedemütigt und getreten durch fortwährende Überwachung, durch ununterbrochenes Bespitzeln, durch die Pflicht aller gegen alle, beim Vorgesetzten Geheimanzeige zu erstatten. Eiskalt bis ins Innerste erschauert er, ohne sich voll über den Grund dieses Erschreckens klar zu sein, wenn er entdecken muss, dass sein Schutzengel, der ihm zur Fürsorge und Beratung zur Seite gegeben ist, ihn fortwährend bespitzelt und offenbar alles, was er äußert oder tut, geheim beim Oberen meldet. Er tröstet sich mit dem Gedanken, dass dieser eben auch sein Vorgesetzter ist und der Orden solche Meldungen nur der Ordnung willen haben muss. Bald aber erfährt er, dass auch die Novizen untereinander zur gegenseitigen Verräterei verpflichtet sind.